Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 35. Eine Bußpredigt der Tiere. Zweiter Teil. Shihin, das sei dein Name. Das heißt, dieser Name sage dir, dass du ein Sohn des Erdenhimmels bist. Der da ist ein Himmel der Tiere, die da haben eine Seele aus dem Feuer der Sonne, welche redend geworden ist zu eurer Seele, die da eine Seele ist aus Gott, gegeben euch zur großen Schande vor mir und allen Blutschmeckern der Wälder und Gebüsche, da sie vergessen hatten, des großen Gebers, während unsere Seele sich noch nie ein Haar breit über seine Ordnung gewagt hatte. Obschon auch wir mit den nämlichen fünf Sinnen begabt sind wie ihr und haben ein Gedächtnis, eine Begierde und unterscheiden Erde und Wasser, Feuer und Luft, nass und trocken und unterscheiden Tag und Nacht, hoch und nieder, steil und eben, warm und kalt und haben auch eine sehr scharfe Sehe, vor der sich sogar ein verdorbener Geist nicht verbergen mag, sondern wie todfurchtsam vor ihr darniederschaudert, da er vor sich sieht einen unerbitterlichen, starken, mutvollen Richter, der gekommen ist, die erste Enthüllung mit ihm vorzunehmen und zu zerreißen seinen Kotpalast und zu trinken sein unreines Blut, damit nicht die geheiligten Berge damit verunreinigt werden. Ihr alle hattet es mit eigenen Augen gesehen, was dem Heere Tartarhas nicht ferne von hier widerfahren ist, meinet ihr, dass euch die Esel und Kamele geschützt haben vor unserem gerechten Grimme? Oh nein, ihr würdet euch sehr irren, so ihr dieser grundfalschen Meinung wäret. Gott hat uns geboten, eurer zu schonen, und es gab auch nicht eines unter uns, welches nicht also gleich gehorcht hätte dem Willen des allmächtigen Schöpfers. Und ihr Menschen, die ihr nicht nur die fünf der edelsten Sinne, sondern noch dazu eine unsterbliche Seele und in derselben einen göttlichen Geist habet, ihr konntet Gott vergessen und gänzlich unbeachtet lassen seinen allerheiligsten Namen und Willen? O du elendes Geschlecht, du verruchtes Menschenwesen, du wahres Moderscheusal der weiten Erde. Sage, was bist du oder was willst du sein, wenn dir Gott der Heilige, dein liebevollster Schöpfer, durch den allein du, wie alles, nur bist und bestehst, zunichte geworden ist. Er, der dir dazu noch die vollste Freiheit aus zu übergroßer Liebe schenkte, um dich Auswurf der Hölle einst näher und näher an sein liebendes Vaterherz zu ziehen. Dafür muss er, der liebevollste Heilige, o du großer Gott, unterstütze meine Kraft, die mich beim Anblick dieser Scheusale verlassen will, damit ich vollziehen kann deinen heiligen Willen. Vater, verflucht und vergessen werden. Seht das Gras, es lobet Gott, denn es kennt in seiner Stummheit Gott, und ihr wisst in eurer lebendigen Freiheit nichts von ihm. Ja, seht diese Berge, seht die Steine, seht das Wasser, seht uns, ja alles, was nur euren Blicken, Ohren und anderen Sinnen begegnen kann. Lobet, ehret und preiset Gott, und alle Himmel sind voll seiner großen Gnade, seines Ruhmes und seiner unendlichen Ehre. Und wovon seid denn ihr erfüllt, dass ihr ihn aus den Augen und Herzen so ganz habet verlieren können? Kurz, zu Ende sind meine Worte. Es wäre mir nicht möglich, euch länger anzuschauen und mich zu enthalten der gerechten Wut. Daher verlasse ich euch nach dem Willen des Höchsten und sage euch nur noch zum Schlusse, dass ihr, so euch die ewige Liebe aus unseren sanften Klauen gegen eure Hände, die noch vom Bruder Blute tropfen, dampfen, ins Freie geleiten wird und euch setzen wird zu einem Volke der Erde. Gedenken sollet, was euch hier ein grausamer Tiger, aus dessen Augen Blutgierde grinsend und hellodernd brennt, doch gegen euch wie ein Lamm, nach dem Willen Gottes gesagt und gezeigt hat. Lernet es von der Natur, so euer Herz stumm geworden ist gegen die so laute Stimme Gottes. Amen. Und als so gestaltvoll endet, hatte der Tiger seine Rede, stark und wirksam, so kam nun die Reihe an den Löwen, der auch plötzlich, hinter einem Dickichte lauernd, aus demselben riesenhaft hervorsprang und vor den schon etwas mutiger gewordenen Augen Shihins eine feste Stellung nahm, seinen Rachen weit aufsperrte und, wie erwähnt, ebenfalls zu reden begann, nämlich sagend: Höret, ihr Tauben, und sehet, ihr Blinden, sein wollende Machthaber der Erde, ihr starken Könige, Fürsten und Herren der Welt, in eurer Mückenschwäche. Was meint ihr, was wohl die erste Pflicht wäre für ein freies Geschöpf, das da seine ihm von Gott verliehenen Kräfte willkürlich gebrauchen kann, das da durch nichts gehemmt ist und sein kann, zu denken aus der Liebe des großen allmächtigen Schöpfers? Seht, ihr starret mich an wie ein zerschellter Steinbock und wisst weniger als ein moderner Baumstamm. Wäre es nicht die erste Pflicht zu trachten, nach dessen heiligsten Willen, der euch wie mir das Leben gab, und zwar euch ein unsterbliches, mir aber ein sterbliches, und zu erfüllen denselben bereitwilligst und zu erreichen dadurch die verlorene Gnade, die da verzehrt hatte euer dickster Ungehorsam? Tatet ihr je das, oder tut ihr es vielleicht jetzt? O nein, ihr habt Gott noch nie erkannt, und was man nicht kennt, gegen das ist man auch aller Pflicht enthoben. Das ist euer schnöder Trost. Ich aber muss es euch sagen und euch fragen, wie es denn eigentlich ist, zu vergessen dessen, an den euch doch jeder Tag und jede Nacht hätte stark erinnern sollen und laut verkünden seine große Majestät, die aufgehende Sonne, der Mond und die hellen Sterne. Seht, ich bin ein starker, grausamer Bewohner dieser unwirtbaren Gegend voll toter Steine und stechender, dorniger Gebüsche, muss mir mühsam und notgedrungen von meiner Natur auch grausam eine elende Nahrung suchen und nehmen dankbar, was mir Gottes Gerichte kärglich nur zukommen lassen, und darob oft tagelang den wütendsten Hunger dulden und leiden. Daher sage ich euch, so jemand mir in meiner großen Not auch nur mit einigen Tropfen Wassers zur Stillung meines brennenden Durstes entgegenkäme und labte damit meine dürre gewordene Zunge, wie ein Schutzengel würde ich ihm dankbar folgen, teilen mit ihm meinen letzten Bissen und sterben aus Liebe zu meinem Wohltäter. Aber ihr Menschen, nicht nur, dass ihr eure für euch arbeitenden Brüder schlaget, martert und tötet, seid sogar Gott undankbar, fluchet seinem Segen und verdammt seine Gnade und verkehret seine große Liebe in den giftigsten Unrat der Schlange. O Lamech, Lamech, die Wälder wolltest du anzünden, um uns zu vernichten, da wir gehorsam waren dem Willen des großen Gottes. Was sollen denn wir dir tun, der du Gottes vergessen hast und der du ermordetest deine Brüder und wolltest uns vor dem Gerechten Blut schuldig machen? Seht, wir suchen keine Rache, obschon uns wohl bekannt sind seine Pläne, aber nur undankbaren Menschen wollt euch rächen an den Schuldlosen. Daher lernet es von mir, dankbar sein und Gott gehorsam, dann erst tretet hinaus und werdet, wozu euch Gottes höchste Liebe gemacht und berufen hat. Amen. Und siehe, als nun der Löwe vollendet hatte seine Rede, da kam auch der Wolf geschlichen, fing an, dieser nun schon wohl geweckten Gesellschaft eine gute Predigt zu halten und ermahnte sie ernstlich zur Pflicht des Gehorsams und gegenseitiger Liebe in Gott und aller seiner Kreatur, indem er sagte: Sehet her, vor euren Augen und Ohren und schüchternen Herzen stehe ich, ein gefürchteter, reißender Wolf, berufen und geweckt von der großen Barmliebe des allmächtigen, heiligen Gottes. Der da ist eine ewige Kraft, voll des allerhöchsten, vollkommensten Lebens aus und in sich, unsichtbar allen Wesen, die sich ungeheiligt in seiner Gnade gemacht haben, da er der Allerheiligste ist, euch anzuzeigen seinen heiligen Willen, dessen ihr auf eine so schmähliche Art brudermörderlich vergessen habt, in aller Selbstsucht, Eigenliebe, Herrschsucht und daraus auch in aller Verachtung dessen, was euch nur irgend an das Dasein eines großen Gottes und seine unantastbare Heiligkeit hätte erinnern können. Daher erweckte zu eurer großen Demütigung und unaussprechlichen Beschämung die ewige Liebe gerade uns, die allerverachtesten und gefürchtesten Bestien, euch zu prägen, für erste Gehorsam in aller Sanft und Demut und fürs zweite euch Blinden zu zeigen durch unser Handeln und Wandeln, wie nun auch durch das Wort von unserer gelösten Zunge, kräftig und eindringlich den Willen Gottes an euch unsterblich sein und werden sollenden Menschen. Und dieser heilige Wille, in welchem alle Kraft und Macht, alle Weisheit und Stärke, das ewige Leben und die allerseligste, wonnevollste Freiheit besteht und bestehen wird ewig, lautet also: Ihr alle seid vollkommen gleich vor Gott, somit Brüder und Schwestern. Daher soll sich keiner auch nur je träumen irgendeinen Vorzug vor den übrigen. Denn da soll weder Stärke, Schönheit, Jugend, Alter, Tugend, Weisheit oder was immer euch je zu irgendeiner Vorzüglichkeit das Recht einräumen, sondern mit all diesen Vorgaben sollet ihr nur in aller Liebe und Ergebung in den göttlichen Willen einander beispringen und aushelfen, den geflissentlich Minderbegabten, damit euch eine Gelegenheit würde, zu üben, die göttliche Tugend der ewigen, euch eingepflanzten Liebe des so überguten Schöpfers. Denn nur aus reinster, größter Liebe hat sich Gottes allmächtige Heiligkeit bewegen lassen, zu erschaffen aus sich euch schlechte, undankbare, eher Liebe und Gottes vergessenen Menschen und dann noch eine zahllose, unendliche Menge von Wesen aller unübersehbaren Arten, euretwegen, die euch in jeder möglich denkbaren Art dienen sollten. Allein ihr dreimal Blinden und Übertauben sehet und vernehmet nichts von all dem, was euch zur hätte allzeit frommen sollen, sondern eure schändliche, unordentliche, geile Sinnlichkeit und Fleischesliebe hat euch verfinstert in allem und so geworfen in die Klauen des gerechten, verdienten Todes. Daher bedenket, was ihr sein solltet und könntet, und was ihr jetzt seid, nichts als elende Larven und Schlangenpuppen der Hölle. Ändert eure Sinne, ordnet eure Begierden, waschet euch mit der Liebe, werdet einander gleich in der Demut, im Gehorsam und in der wohlgeordneten Zucht eurer Kinder. Lasset ab von der Hurerei und zeuget im Segen Gottes eure Kinder und seid denselben wahre Väter und Mütter in der Liebe und Gnade Gottes. Lehret sie vorerst gehorchen eurer weisen Liebe und darinnen finden die große Liebe, den heiligen Willen und so auch die unschätzbare Gnade Gottes. Dann werdet ihr erst erkennen, dass nicht wir bösen Tiere, sondern Gottes Liebe durch unsere gelösten Zungen solche heiligen Worte an eure Ohren gnädigst gerichtet hat. Und werdet ihr werden, wie euch gelehrt nun hat die Liebe des ewigen heiligen Schöpfers, dann werdet ihr nicht nur Tiere, wie ihr eben erfahret, sondern alle Kreatur für euch sprachfähig finden, und der Tod wird sich verlieren aus euren Herzen, und mit lebendigen Augen und weit geöffneten Ohren werdet ihr die Tiefen der göttlichen Wunder in großer Klarheit vernehmen. Bedenket wohl, was euch hier ein Wolf gewiss wunderbar gepredigt hat, und denket daraus in euren gebrochenen Herzen, wie der ewigen Liebe und Heiligkeit Gottes alle Dinge gar leicht möglich sind, und ihr werdet dann noch viel seltsamere Dinge in euch gewahr werden durch die Gnade Gottes. Amen. Ende dieses Kapitels.